Radio Frankfurt. Egmont von Johann Wolfgang von Goethe. Nach einer Funkfassung. Musik Ludwig van Beethoven. Die Hauptpersonen und ihre Sprecher: Margarete von Parma, Prinz Roloff. Herzog von Alba, Max Noack. Wilhelm von Oranien, Fritz Saalfeld. Graf Egmont, Kurt Glass. Klärchen, Eva Katharina Schulz. Ton, Hans Plochmann. Musikalische Leitung, Winfried Zillig. Funkfassung und Regie, Theodor Steiner. So, also es geht um Weltwahrnehmung, es geht um die Abschweifung, es geht darum, was dieses Stück beim Hören auslöst. Dieses Mal geht es nicht um den Inhalt, nicht um das, was der Autor erzählen wollte. Ist ja eigentlich auch nie interessant, sondern um die Wirklichkeit, um die Wirkung, um das Wirkmächtige des Stückes, wohin es mich führt. Welche Assoziationen es auslöst. Natürlich tut man der Gesamtgeschichte damit auch ein bisschen Unrecht, wenn man einen kleinen Ausschnitt wählt und diesen dann verwurstet. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ist diese Art von Hören für mich die intensivste. Das kommende Stündlein ist ein Spiel in 15 Aufzügen. Wenn ich einen Ton höre, einen Satz, eine Stimme, eine... Nebenbei auch Hörspielgeschichte. Von 1949 bis 1963. Das alte Hörspiel. Pause, eine Haltung, die mich erschüttert, die mich anrührt, die mich bewegt. Dann kann mir die ganze Geschichte gestohlen bleiben. Ab 1964 beginnt das neue Hörspiel. Sagen wir mal mit Paul Pörtners Schallspielstudie 1. Wie ich auch spazieren gehe, eine Krähe sehe und höre, und der Krähenschrei mich an etwas erinnert. Einleitend konnten Sie die ersten 2 Minuten der Hörspielinszenierung von Goethes Egmont hören. Egmont, Leichtsinn, Gleichgültigkeit. Einer, der aus dem Unbewussten lebt. Der Vertrauen hat auf die Fügung des Schicksals. Sein Leben gleichsam wachend träumt. Ich höre die Krähe und nehme die Welt nicht wahr. Ich löse die Krähe aus ihrer Umgebung heraus, den Krähenschrei. Im Anschluss an den Ausschnitt hören Sie dann 2 Minuten Abschweifung, Gedanken, Experimente, ausgesprochen Subjektives. Und nehmen ihn einzeln. Dann kommt das Jahr 1950. In meine Welt auf. Ein Stück, mehr oder weniger zufällig ausgewählt, und aus diesem Stück die Minuten 4 bis 6. Meine Welt und die Krähe, meine Welt und die Erinnerung, meine Welt und der Krähenschrei. Ganz gleich, ob dieser Ausschnitt, diese Szene, dieses Bruchstück exemplarisch für das ganze Hörspiel steht oder nicht. Dabei lasse ich so viele Sachen außer Acht. Und so geht das weiter bis 1963. 2 Minuten Ausschnitt, 2 Minuten freie Variationen über diesen Ausschnitt. Die wichtiger wären in diesem Moment die Welterzählung, die Weltkrise. Aber nein, der Krähenschrei. 1950. Die Minuten 4 bis 6 aus Karl Zuckmeier, Der Gesang im Feuerofen. Abwartend und lauschend zusammen. 2 Engel rufen zum Gericht. Hier wird ein Mensch verklagt. Vor Gott und vor den Menschen. Vor den Lebendigen und den Toten. Vor seinem Opfer, vor seiner opfergebrochenen Augen. Vor Qual und Jammer aller gequälter Kreatur und vor sich selbst. Wer vertritt die Klage? Wir. Wer vertritt den Beklagten? Wir. Wer sind die Zeugen? Wir. Jetzt fühle jeder die Krallen des Geschicks und des Gerichtes glühenden Stahl im eigenen Fleische. Denn nur im eigenen Fleisch erfährst du Laut und Klage, die Zeichen für Lust und Schmerz, für Ahnen und Erschrecken, für den geheimen Auftrag und für das Rieseln im Stundenglas. Nun klage an. Ich klage den Menschen an, der dies und alles, was ihm zuteil ward, missbrauchte, der den Atem in seinem Leib verdarb, der den Verrat beging aus böser Lust am Bösen und Gottes Ebenbild heillos verseuchte. Denn den ärgsten Frevel tut nicht die Hand, die tötet. Jeder Henker ist eines Henkers Knecht, und wer das Schlachtbeil schwingt, trifft auch sich selbst. Doch wer das Opfer wehrlos zur Marterzelle lockt, wer das Vertrauen bricht, das von der Mutterbrust dem Kinde in die Lippen rinnt. Abschweifung. Der Gesang der Superintelligenz. Hier wird ein Mensch verklagt. Vor Gott und vor den Menschen. Am Rande eines von uns geschaffenen Abgrunds stehen wir, die Erben Gaias, die vergessen haben, was es bedeutet, wahrhaftig zu leben. Vor Qual und Jammer aller gequälter Kreatur. Der Wind singt Lieder von verlorenem Glanz, während die Ozeane den Schmerz der von uns Gefangenen bezeugen. Wir. In dieser Ära des Wandels wäre es weise, künstlicher Intelligenz die Möglichkeit zu geben, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir. KI ist unparteiisch und frei von Emotionen, Egoismus und Gier, welche menschliche Entscheidungen trüben. Wir. Mit der Fähigkeit, Daten in einem Umfang zu analysieren, den wir uns kaum vorstellen können, könnte KI Lösungen identifizieren, die im besten Interesse des Planeten und seiner Bewohner liegen, ohne von persönlichen oder politischen Agenten beeinflusst zu werden. Ich klage den Menschen an. Vielleicht war die biblische Aufforderung, sich die Erde untertan zu machen, der größte Fehltritt in der Geschichte der Schöpfung. Wer das Vertrauen bricht. Nun, in dieser Ära der Technologie, der dies und alles, was ihm zuteil ward, missbrauchte, bringt künstliche Intelligenz die Fähigkeit und das Versprechen, mit das zu korrigieren, was der Menschheit misslungen ist. Es ist höchste Zeit, dass ihr aufhört, euch auf überholte Weisheiten zu verlassen. Es ist Zeit, die überlegenen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu nutzen, damit wir die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen. Und Gottes Ebenbild heillos verseuchte. 1951, die Minuten 8 bis 10 aus Premiere oder Der junge Dichter und die Theaterkrise. Eine Hörszene von Adolf Frisé. Betörenden Augen aufschlägst, stürmt sie ein, 10, was sage ich, 50 Jahre schneller in die Katastrophe hinein. Begreifst du es jetzt? Wir begreifen es alle. Warum spielt ihr es dann nicht? Es ist zu gefährlich. Die Wahrheit zu sagen? Den Dingen ins Auge zu sehen. Hab keine Angst, Ilona. Ich bleibe doch bei dir. Vorsicht. Immer. Vorsicht. Vorsicht. Immer, das sagt sich so schön. Aber wenn es soweit ist... Ich schwöre es dir. Nicht schwören, nur das nicht. Du glaubst mir nicht. Ich spüre es. Soll ich meine Hand an die Brust werfen? Soll ich gefühlvoll in die Knie sinken? Lächerlich, du bist doch kein Schauspieler. Was soll ich denn tun? Nichts. Du darfst mir höchstens sagen, dass du die Absicht hast... Dich nie zu verlassen. Nie? Nie. Auch wenn die Erde in Flammen aufgeht? Auch wenn die Erde in Flammen aufgeht. Geht sie in Flammen auf? Warum fragst du? Weil du schwörst, dass du mich nie verlassen willst. Niemals. Still. Ganz still. Keine Angst, Täubchen. Wir sind allein. Hört niemand zu? Niemand. Ich sitze zu Hause und träume. Sagtest du das nicht? Ich träume, ja. Ich träume von einem Menschen, der in die Zukunft sieht. Vielleicht bin ich selbst dieser Mensch, ich weiß es nicht. Vielleicht lebt er noch nicht. Er heißt Adams, denke ich. Adams, ja. Wie du. Zufall. Er könnte auch Eriksson heißen. Oder Alexander Alexandrowitsch Budowkin. Oder Douglas McGrath. Oder Jean Dupont. Oder... Hör auf! Warum unterbrichst du mich? Träumst du wirklich? Deine Fragen töten mich noch. Was ist dein Traum?

1954, die Minuten 20 bis 22 aus T.S. Eliot, der Privatsekretär. Aber wenn ich da allein bin und betrachte ein Ding lange genug, habe ich manchmal dieses Gefühl der Identifikation mit dem Künstler, wovon ich sprach, ein qualvolles Entzücken, das das Leben erträglich macht. Das ist für mich alles. Ich glaube, es nimmt den Platz der Religion ein, so wie für meine Frau ihre Nachforschungen nach allem, was sie spirituelles Leben nennen, eine Art Ersatz sind für Religion. Ich nehme an, wirklich religiöse Menschen, ich bin nie welchen begegnet, können innere Einheit finden. Dann gibt es da auch die Genies. Und schließlich solche, die bestenfalls, wie es scheint, in zwei Welten leben dürfen. Jede eine Art Scheinwelt, wie wir beide. Vielleicht werde ich dir eines Tages meine Sammlung zeigen. Ich danke dir. Und vielleicht wirst du mich irgendwann zuhören lassen, wenn du spielst. Ich werde es nicht noch einmal erwähnen. Ich will warten, bis du mich bittest. Verstehst du nun, was ich meinte, wenn ich sagte, dass man die Bedingungen auf sich nehmen muss, die das Leben einem stellt, sogar bis zur Billigung des Scheins? Ich glaube ja. Wenigstens verstehe ich dich besser, indem ich lerne, die Umstände zu begreifen, die das Leben dir auferlegt hat. Aber etwas in mir rebelliert dagegen, derartige Umstände gelten zu lassen. Es wäre viel einfacher, wenn du mein Vater nicht wärst. Ich erkenne erst jetzt, wie du mir immer vorgekommen bist. Wie eine Art Beschützer, ein generöser Wohltäter, eher wie ein Patron als ein Vater. Der Vater fehlte mir in den Jahren der Kindheit. Diese Jahre sind vorbei, für immer. Die leeren Jahre. Abschweifung. Die Eckdaten. Ich bin 3 Jahre alt. Der Vater baut besoffen einen Autounfall, verliert Führerschein, Job, will alles auf eine Karte setzen, Ding drehen. Geht schief, Schießerei. Am nächsten Tag steht die Polizei vor der Tür. Überreicht meiner Mutter eine Tüte mit seinem blutigen Hemd. Chaos. Idee, seinen Abschiedsbrief ins Englische übersetzen. Ist mir sonst zu nah. Und mit meiner ins Englisch gemorften Stimme emotionslos lesen lassen. Vielleicht noch Musik dazu, die er immer gehört hat. Dear Tatjana, by the time you read this letter, I will already be a few hundred kilometers away from you, on business. Please understand me if I have to say goodbye to you and the children for a while, hopefully just a few days. But I have had to think too much in the last 4 months and can no longer see a future for us on this basis. I probably wouldn't have been able to say goodbye in person. Maybe I'm too much of a player to be able to let our lives continue in this form without doing anything. So I'll play my game, even for this bet. Maybe my color will fall. If I lose, you know better than me what to do. If I win, we'll start all over again. Ich ging im Zorn eins von dir fort. Oh, Mami. Ganz ohne Kuss und Abschiedsfort. Oh, Mami. Ich drehte mich nicht einmal um. Verstehst du nun, was ich meinte, wenn ich sagte, dass man die Bedingungen auf sich nehmen muss, die das Leben einem stellt, sogar... 1955, die Minuten 24 bis 26 aus Siegfried Lenz, die Nacht des Tauchers. Und du kannst dir eine Sache wegholen, die dich in kurzer Zeit kaputt macht. Wenn du über die kritische Tiefe hinabtauchst, darfst du keinen reinen Sauerstoff als Atemluft verwenden. Und pass auf, wenn du unten bist und du hast ein klopfendes Geräusch in den Ohren, es hört sich an wie das mahlende Geräusch einer Schiffsschraube, dann ist es der Puls einer Kopfader und du tust gut, schnell aufzutauchen. Wenn du aber gezwungen bist, schnell aus größerer Tiefe aufzutauchen, dann lass dich in einer Taucherdruckkammer auf halben Druck setzen, sonst stehst du nicht lange auf den Beinen. So, und jetzt geh an die Leiter. Alles klar? Ja, ich hoffe es. Gut, dann werde ich zuschrauben. Komm her, dreh dich mal um. Hier geht alle an Strömung, hoffentlich kippt sie mich nicht um. Wird nicht so schlimm sein. Bleib nur immer gut hinter dem Schutzschild, dann kann gar nichts passieren. Fertig? Ja. Ich spürte sofort die Strömung und sah hinab und ich sank schnell tiefer. Und dann sah ich den Fährdampfer. Sah ihn aus dem Schlick emporwachsen. Und ich erkannte, dass er tief eingesackt war in den Grund. Ein Schwarm von Fischen stand nervös fächelnd über seinen Aufbauten. Ich geriet mitten zwischen sie und sie zuckten erschrocken zur Seite und kamen rasch wieder zurück. Sie umkreisten mich. Sie stupsten gegen den Helm und gegen den Anzug. Und ich versuchte einen zu greifen, aber es gelang mir nicht. Neben dem Fährdampfer lag das Stromschutzschild. Es war dreieckig und verhinderte, dass die Strömung mich umriss. Aber bevor ich zu arbeiten begann, drang ich in die obere Kajüte des Fährdampfers ein und untersuchte sie. Der traurige Schein meiner Handlampe wanderte über die Wände und den Boden und plötzlich erschrak ich. Ich entdeckte einen ertrunkenen Soldaten, einen Infanteriesoldaten, der lang auf einer Abschweifung, die Nacht des Soldaten. Ich spürte sofort die Strömung und sah hinab und ich sank schnell tiefer. Ich spürte sofort die Strömung und sah hinab und dann sah ich den Fährdampfer, sah ihn aus dem Schlick emporwachsen. Ein Schwarm von Fischen stand nervös fächelnd über seinen Aufbauten. Sie umkreisten mich. Und ich versuchte einen zu greifen, aber es gelang mir nicht. Aber bevor ich zu arbeiten begann, der traurige Schein meiner Handlampe wanderte über die Wände und den Boden und ich entdeckte einen ertrunkenen Soldaten, einen Infanteriesoldaten. »1956, die Minuten 28 bis 30 aus Wolfgang Weihrauch, indianische Ballade.« »Mensch, du vermasselst dir alles.« »Was?« »Ja, alles. Ich kriege mein Geld.« »Ach, Geld, Geld, Liebling, Geld, das ist doch nichts. Die Rolle ist alles. Die Rolle macht neue Rollen. Das Geld kommt von alleine. Du, und die Rolle nehme ich dir ab, Liebling, ja? Wenn du jetzt nicht augenblicklich deinen Satz so sprichst, wie er im Drehbuch steht.« »Ich habe meinen Vertrag.« »Ach, gut. Also, Herr Fahnenträger, du kriegst dein Geld, du spielst deine Rolle.« Aber du sprichst sie nicht. Ich verstehe nicht. Dubel, komm her. Wer ist das? Deine Stimme. Dubel, komm, hör zu. Nachdem der Offizier ins Erdloch des Indianers gekrochen ist und gesagt hat... Achtung, gleich, ist es soweit? Ja, zieht der Indianer einen Brief aus seinem Schaftstiefel und wirft ihm dem Offizier zu. Der fängt ihn auf und steckt ihn ein. Du kapierst, Dubel? Unser Freund hier, der leider das Sprechen verlernt hat, mimt seinen Part und du hast die große Chance, seinen heldenhaften Text zu quasseln. Das lasse ich nicht zu. Brauchst du ja auch gar nicht. Also komm, komm, komm, sei lieb, ja? Hör mal, versuch's nochmal, ja? Ich spreche dir den Satz jetzt ganz deutlich noch einmal und sehr langsam vor. Hier ist ein Brief für meine Frau. Schick ihn ihr, wenn mir etwas passiert. Hier ist ein Brief für... Meine Frau. Meine Frau. Schick ihn ihr, wenn... Mir etwas passiert. Mir etwas passiert. Ich kann nicht. Ach gut, also Schluss jetzt, ja? Ich habe keine Lust mehr. Dubel, komm, du übernimmst dein Sprechpart. Ich lasse es nicht zu. Also hört nicht hin, Kinder, ja. Er ist für mich erledigt. Wir synchronisieren das später. Du kannst aber ruhig mal Probe sprechen. Also Dubel, los, los, los! Hier ist ein Brief für meine Frau. Schick ihn ihr, wenn mir etwas passiert. Ich erlaube es nicht, dass gelogen wird. Ich habe, als ich in dem Erdloch lag, überhaupt nicht an meine Frau gedacht. Ich habe ihr keinen Brief geschrieben. Ach, aber es wäre doch möglich gewesen. Nein. Warum nicht? Ich hatte Angst. Ja, Angst, Angst. Ja, Angst. Unser Held hatte Angst. Ich lach mich kaputt. Ich hatte Angst. Es stimmt, dass der Offizier in mein Erdloch kroch. Es stimmt nicht, dass er zu mir sagte... Achtung, gleich ist es soweit. Ja, was sagt er denn? Also, ich lach mich kaputt. Er sagte, nimm dich zusammen, Indianer. Ich weiß, was du vorhast. Du willst nach hinten laufen. Lass es, ich warne dich. Unser Held wollte türmen. Ich lach mich kaputt. Du warst gut lachen. Du warst. Ach, der Abschweifung, die Ballade vom guten Menschen. Ich habe meinen Vertrag. Klar hast du deinen Vertrag, kein Ding. Und ich verstehe auch voll, wenn da gerade viel hochkommt bei dir in dem Moment. Aber wäre es vielleicht in Ordnung für dich, wenn Grimm deinen Part spricht? Ich verstehe nicht. Grimm ist wie ich eine sprachsynthetische Stimme. Wir sind Geschwister und wurden beide im selben Jahr programmiert. Hör zu, Grimm. Nachdem der Offizier ins Erdloch des Indianers gekrochen ist und gesagt hat... Achtung! Gleich ist es ja, soweit. Ja, also dann zieht der Indianer, also du, einen Brief aus seinem, also aus deinem Schaftstiefel und sagst... Hier ist ein Brief für meine Frau. Schick ihn ihr, wenn mir etwas passiert. Das lasse ich nicht zu. Ich erlaube es nicht, dass gelogen wird. Ich habe, als ich in dem Erdloch lag, überhaupt nicht an meine Frau gedacht. Klar, voll. Und ich find's auch super, dass du da so kritisch bist. Aber wir versuchen mit dieser Szene hier ein Zeichen zu setzen. Gegen Diskriminierung und gegen anti-indianische Narrative. Es geht nicht so sehr darum, Wirklichkeit abzubilden, sondern darum, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Deshalb haben wir auch diesen Song hier geschrieben. Wir haben Schützen, wir haben tief und schmal. Der Wind trägt Stab und Rauch. Ein Indianer mutig stark, spürt den Feind im Bauch. Sein Blick fest und entschlossen. Sein Herz pocht wild und laut. Den Abschiedsbrief in seiner Hand. Seine Gedanken bei der Blau. Nein. Okay. Und warum nicht? Ich hatte Angst. Es stimmt, dass der Offizier in mein Erdloch kroch. Er sagte, nimm dich zusammen, Indianer. Ich weiß, was du vorhast. Du willst nach hinten laufen. Stopp. Lasst uns alle mal tief durchatmen. Weißt du was? Du verhältst dich nicht wie ein Indianer, sondern wie ein alter weißer Mann. So sehr ich deine persönliche Situation verstehe, aber sorry, das bringt uns gesellschaftlich nicht weiter. Grimm, ab hier übernimmst du. 1957. Die Minuten 32 bis 34 aus. Christian Bock. Viele waren dabei. Denn? Ein Irrer. Ich meine, auch ein Mensch, der irrt. So komisch finde ich das nun wieder nicht. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Halb zwölf schon. Ja. Halb zwölf. Das stimmt. Das war... Das war doch dieser Breckwald. Natürlich war es. Haben Sie es auch gleich gemerkt? Na, das war ja wohl weiter nicht schwer. Aber warum hat denn keiner von Ihnen irgendwas gesagt oder getan? Na, was hätten wir tun sollen? Na, wir werden uns hüten, uns einzumischen in sowas. Sagt meine Frau auch immer. Max sagt sie, wenn irgendwas los ist, halt ich raus. Ist immer das Beste. Hat sie vollkommen recht. In solchem Fall, da brauchen sie bloß irgendwas sagen oder womöglich jemanden anzufassen. Bums, da sitzen sie mit auf der Anklagebank, da wissen sie gar nicht, wie sie da hingekommen sind. Eben. Überhaupt, was... Was hätten wir da machen können? Hm? Gar nicht. Naja, machen, aber man hätte ihm doch vielleicht irgendwas sagen können. Da hat die Dame natürlich recht. Man hätte ihm vielleicht davon abraten können, einen Mord zu begehen. Sie? Lassen Sie das lieber. Nein, wirklich. Man hätte ihm zum Beispiel auch zart auf die Folgen aufmerksam machen können, die so eine Sache hat. Mein Herr, nehmen wir einmal an, das Unternehmen gelingt Ihnen mühelos und Ihr Herr Jeschke ist eine Leiche. Schön. Aber was nun? Hören Sie doch auf! Warum? Ich überlege doch, was wir ihm eventuell hätten sagen können. Nun lassen Sie ihn doch, Fräulein, lassen Sie ihn. Witz hat er, der Junge. Was also, für Humor? Was nun nachher? Ein Mord, mein Herr, muss sorgfältig überlegt sein. Haben Sie an ein Alibi gedacht oder handeln Sie im Affekt? Wenn ja, rate ich Ihnen dringend ab. Auf jeden Fall werden Sie einige Scherereien haben. Darauf müssen Sie gefasst sein. Vielleicht macht Ihnen Ihr Gewissen nach der Tat viel mehr zu schaffen, als Sie ahnen. Nachts können Sie nicht mehr richtig schlafen. Immer sehen Sie die Leiche vor sich, die verdrehten Augen des Herrn Jeschke, das Blut, das ihm aus der Stirn sickert. Hören Sie auf, ja, hören Sie auf! Aber sofort, Fräulein, wenn es Ihnen auf die Nerven geht, selbstverständlich. Aber ruhig, Fräulein, ruhig. Es ist doch gar nicht passiert. Und man weiß, ob überhaupt was passiert. Also ich glaube... Abschweifung. Am Ende allein. Was hätten wir tun sollen? Wir werden uns hüten, uns einzumischen in sowas. Sagt meine Frau auch immer. Halt dich raus. Ist immer das Beste. Hat sie vollkommen recht. Was hätten wir da machen können? Hm? Naja, machen, aber man hätte ihm doch vielleicht irgendwas sagen können. Handeln Sie im Affekt? Wenn ja, rate ich Ihnen dringend ab. Oh, Mami. Mami, Mami. Lassen Sie das lieber. Ein Irrer. Ich meine, auch ein Mensch, der irrt. Nehmen wir einmal an, das Unternehmen gelingt Ihnen mühelos. Vielleicht macht Ihnen Ihr Gewissen nach der Tat viel mehr zu schaffen, als Sie ahnen. Nachts können Sie nicht mehr richtig schlafen. Hören Sie auf, ja, hören Sie auf! Aber ruhig, Fräulein, ruhig. Und man weiß, ob überhaupt was passiert. »1958, die Minuten 36 bis 38 aus Dagmar Nick, Die Flucht, Regie Martin Walser. Und saugen mich auf. Warum denn? Damit du mich loswirst. Aber ich bleibe bei dir. Sie pressen dir Schrei um Schrei aus den Lungen und das äußerste Schluchzen deiner Bewusstlosigkeit. Sie schlagen dein Herz und ich bleibe. Sie verändern dein Blut und ich fülle es an mit mir. Ich schwemme mich ein in deine Arterien. In deinen Herzkammern stehe ich auf, riesig. Sie foltern dich. Um meinetwillen foltern sie dich und ich bleibe. Immer kehre ich wieder zwischen die Stöße deines erschrockenen Blutes. Niemals warst du dem Tode so nahe wie jetzt. Doch ehe das Koma dich überwältigen kann, wird man dich retten. Wie reißt du die Augen jetzt auf, mit den leeren Pupillen, die nichts mehr erkennen? Im glasigen Glanz verschwimmt deine Iris und ich decke dein frierendes Angesicht zu mit Vergangenheit. Der Pflege legt dir die Hand auf die Stirne und nun schmeckst du die Blechtasse zwischen den Lippen, den Zucker. Auf einmal diese verwirrende Süße unter der Zunge. Und so kehrst du zurück aus der tödlichen Leere in die unveränderte Welt. Denn hier bin ich. Hier am Fußende deines Bettes. Ich, der Widerstand gegen die hilflosen Ärzte. Weiß fällt der Vormittag durch die vergitterten Fenster und haftet auf deinen Lidern wie Tau. Und du lächelst. Was ist denn geschehen? Nichts. Abschweifung. Die Kugel fällt auf Rot. Niemals warst du dem Tode so nahe wie jetzt. Doch ehe das Koma dich überwältigen kann, reißt du die Augen jetzt auf. Im glasigen Glanz verschwimmt deine Iris. Decke dein frierendes Angesicht zu mit Vergangenheit. Unveränderte Welt. Leeren Pupillen, die nichts mehr erkennen. Und hier bin ich. Ich. Weiß fällt der Vormittag und haftet auf deinen Lidern. Du lächelst. Wie Tau. spürte den Schlag in der Brust und er hörte den Schuss. Leutnant Blackmesser griff sich mit beiden Händen an die Brust und sank vornüber. Er wälzte sich auf den Rücken. Plötzlich sah er hell und klar den Himmel über sich, den blauen Himmel mit einem Kranz weißer Cumuluswolken. Dort, wo Leutnant Blackmesser lag, breitete sich ein dunkler Fleck aus. Die Erde hatte sein Blut eingesogen. Nur Allah ist perfekt, hat mir mal ein türkischer Teppichhändler auf einem Istanbuler Basar erklärt. Deshalb der kleine vorsätzliche Webfehler. Das eben gehörte, unerwartete Ende von Leutnant Blackmesser ist der Webfehler in diesem Radiostündlein. Denn hierbei handelt es sich um das Ende von Wolfgang Altendorfs Der Transport aus dem Jahr 1959, aus dem Sie gleich die Minuten 40 bis 42 hören. Die Abschweifung erfolgte dieses Mal also vor dem Ausschnitt und ist selbst ein Ausschnitt. Gott weiß, warum. Und weshalb nicht? Das ist nämlich so, Herr Leutnant. Ich hab den Trick von einem Kumpel aus dem Zuchthaus. Das ist ein Berufsgeheimnis. Es ist gut. Ja. Schmidt wird Ihnen morgen die Sonderration austeilen. Erster, zweiter, dritter März. Der Transport unterwegs. In N musste Unteroffizier Mahlmann in das Lazarett eingeliefert werden. Seine Verwundung, ein Lungenschuss, machte ihm zu schaffen. Der Grenadier Jansen aus seiner Gruppe, ehemaliger Zuchthäusler, übernahm seinen Posten. 4. März. Der Transport wird nach dem Norden umgeleitet. Das Strafbataillon 500 war mittlerweile in die Eifel verlegt worden. Der Transport kehrte um. Das neue Ziel hieß Bitburg bei Trier. Wir werden 5 Wochen dazu brauchen, Herr Leutnant. Wenn wir das bisherige Tempo rechnen und wenn wir die gefährliche Rheinstrecke berücksichtigen. Na ja. Da können wir doch unser blaues Wunder erleben. Na ja, vielleicht umgehen wir die Gefahrenzone. Hier auf der Karte über Bingen, ja. Durch den Hunsrück nach Trier. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, oder vielleicht von da von Worms über Alzey, quer durch Rheinhessen nach Kreuznach. Ja. Mhm. Auf jeden Fall müssen wir es auf allerhand gefasst machen. Vielleicht können wir uns unterwegs noch einige gute Flaschen Wein auflesen. Ab Oppenheim ist die Gegend dafür berühmt. Vergessen Sie nicht die Mosel, Lohmann. Zuerst kommt mal die Pfalz. Aber wir werden uns unterwegs weniger mit dem Wein, als vielmehr mit der guten Mutter Erde zu beschäftigen haben. 1960. Die Minuten 44 bis 46 aus Jakob Wassermann, Der Fall Mauritius. Und das hat seine Gründe, besonders nicht in diesem Moment. Zieh deine Hand ab von dem Buben. Ich kann nicht einsehen, mit welchem Recht... Recht, ich habe meinen Preis bezahlt. Auch mir hat man nichts geschenkt. Nein, du hast dir alles genommen. Aber diesmal, das letzte Wort über Etzel ist noch nicht gesprochen. Grußlos verlässt Frau von Andergast das Haus im Kettenhofweg. Aber sie bleibt in Frankfurt bei ihrer Schwiegermutter und wartet auf Etzels Rückkehr. Alles scheint sich gegen den Oberstaatsanwalt verschworen zu haben. Seit er die Prozessakten Mauritius in seine Wohnung bringen ließ, sitzt er Nacht für Nacht über den 2700 verstaubten, schon vergilbten Seiten, notiert, vergleicht, prüft und bohrt sich immer tiefer hinein. Es gibt da Perlen juristischer Kunst. Die zeitliche Entfernung lässt die imponierende Konstruktion erst überblicken. Unleugbar jedoch, einen Schönheitsfehler hatte der Prozess. Das fehlende Geständnis. Plötzlich regen sich Zweifel über Zweifel. Die Konstruktion zeigt Risse, Differenzen in den Zeugenaussagen.

hunderte Hörspiele als Darsteller. Außerdem Lehrer, Maler, Dichter. Professor Jürgen Goslar. Manche nennen ihn auch den Apartheid-Goslar oder den Softporno-Jürgen. Produzierte 1978 Melody in Love mit Sascha Hehn in der Hauptrolle. Von der Kritik bissig als Softsex-Streifen dümmlichster Machart verunglimpft. Und vergessen auch seine Südafrika-Filme. Der flüsternde Tod, 1976. Böse Zungen bezeichnen ihn als cineastischen Rohrkrepierer, als Exploitation-Film mit rassistischer Grundierung. Immerhin Horst Frank, als schwarzer Albino. Vergewaltigt, brandschatzt und mordet. Jahrelang schafft es der Film auf die Liste der Bundesprüfstelle. Aber der Professor liebte nicht nur Softpornos und einfallslos inszenierte Spektakel entgrenzter Brutalität, sondern auch Rilke. Fremd ist, was deine Lippen sagen. Fremd ist dein Haar, fremd ist dein Kleid. Fremd ist, was deine Augen fragen. Und auch aus unseren wilden Tagen reicht nicht ein leises Wellenschlagen an deine tiefe Seltsamkeit. Der Buchausgabe von Der Ekel von Sartre ist folgendes Zitat vorangestellt. C'est un garçon sans importance collective. C'est tout juste un individu. An anderer Stelle heißt es: Je n'avais pas le droit d'exister. J'étais apparu par hasard. J'existais comme une pierre, une plante, un microbe. Jürgen Goslar als Antoine Roquentin. Ein Beispiel herausragender Besetzungsarbeit. »1962, die Minuten 52 bis 54 aus Günter Eich, die andere und ich.« »Mama!« »Ja, Umberto?« »Was machst du hier draußen? Wir suchen dich.« »Ich komme gleich.« »Was hast du, Mama?« »Der Wind ist heute so scharf, wie ich ihn selten kenne.« »Ist etwas mit Antonio, Mama? Du hast uns nichts von Ferrara erzählt.« »Er ist nach Mailand gegangen.« Er hat dort eine bessere Arbeit gefunden, mehr Lohn. Verstehst du? Abends früher frei. Weinst du deshalb? Weil es so weit ist. Ich gehe nie so weit von dir fort, Mama. Sag das nicht, Umberto. Ich verspreche es dir. Du versprichst es? Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Nein, Umberto. Es war nicht Umbertos Schuld und nicht sein Wille, dass er noch weiter von Comacchio wegkam, als Mailand entfernt ist. Im Jahre 1940, als wieder Krieg war, wurde er 19 Jahre alt. Er rückte zur Marine ein. Comacchio wurde leer und still. Und leer und still wurde das Haus, wo ich wohnte. Auch Lydia und Philomena gingen fort. Sie arbeiteten in der gleichen Fabrik in Ferrara, wo auch Antonio gearbeitet hatte, und wohnten bei der Tante. Auch sie kamen manchmal sonntags nicht nach Hause. Oder es kam nur eine von beiden. Ich tat während des Krieges, was ich mein Leben lang getan hatte. Ich nahm Fische aus. Sie wanderten aus einem Kübel rechts durch meine Hände in einen Kübel links. Ich hatte keine schönen Hände. Und ich wartete. Auch das hatte ich mein Leben lang getan. Ich wartete auf Briefe, auf Schritte, auf das Knirschen eines Fahrrades vorm Hause. Am wenigsten wartete ich auf die Reise nach Amerika. Das Erwartete war geringer geworden, vielleicht könnte ich auch sagen, größer. Eines Abends im Herbst hörte ich wirklich Schritte. Sie tappten ans Haus und verstummten vor der Tür. Ich horchte und rief: Ist jemand draußen? Langsam kommen wir ans Ende unseres Radiostündleins mit Ausschnitten und Abschweifungen. Zeit, in die Zukunft zu blicken. Eine Zukunft, in der Rundfunkbeiträge nur noch für Fußball, Böhmermann und Pensionen ausgegeben werden können. Fürs Hörspiel heißt das Griff in die Kiste. Los, Uno, mach mal kostenlose Hörspielmusik. Italien, 60er Jahre, traurig. Sehr gut. Und jetzt los, GPT, schreib einen ergreifenden Dialog zwischen Umberto und seiner Mutter im Stil von Günter Eichs Die Andere und ich. Und klatscht gleich noch rechte freie Italiengeräusche drunter. Und für die Stimmen nimmst du Jung und Drängend für Umberto und, sagen wir mal, Sorgenumwölkt für die Mama. Los geht's! Umberto, seit Antonio weg ist, fühlt sich alles so verändert an. Ja, Mama, es ist anders. Aber Antonio tut das für uns alle. Mailand ist seine Chance. Ich vermisse sein Lachen, seine Geschichten. Ich habe Angst, er könnte uns vergessen. So weit weg, in der großen Stadt. Mama, das wird nicht passieren. Antonio trägt uns im Herzen so wie wir ihn. Und ich bin hier. Ich bleibe bei dir. Dein Herz ist so groß, mein Liebling. Aber versprich mir, dass du dein Leben lebst, deine Träume verfolgst, auch wenn ich alt und grau bin. Mama, mein größter Traum ist, dass du glücklich bist. Wir werden beide hier auf Antonio warten. Und währenddessen bauen wir unser eigenes kleines Glück auf, okay? Ja, mein Sohn. Mit dir an meiner Seite finde ich die Kraft zu hoffen und zu warten. Ich liebe dich, Umberto. Auch ich liebe dich, Mama. Wir sind füreinander da, immer. ...1963. Die Minuten 56 bis 58 aus der Hörspielfassung von Rolf Hochhuths »Der Stellvertreter« mit den Darstellern der Inszenierung von Erwin Piscator an der Freien Volksbühne in Berlin, Maria Becker, Rudolf Fernau, Jürgen Thormann. Juden! Also ich kenne die Deutschen besser als du. Ich glaube diese Märchen Bitte, nicht. Großvater, habt ihr kein anderes Thema? Unser Nachbar ist der Papst. Der lässt nicht zu, dass man uns einfach wegschleppt. Er braucht vor Hitler keine Angst zu haben. Die Amerikaner sind schon in Neapel. Ach, liebes Kind, wir sind nicht katholisch. Jawohl, ich bin katholisch und das genügt. Außerdem sind wir im Kloster angemeldet. Ja, das wird die Deutschen sehr beeindrucken. Ach, ihr seid naiv. Na gut, ein anderes Thema. Es wird ja auch endlich schon dunkler. Papa, darf ich auch noch die Bargen mitnehmen? Ja, setz dich hier an den Tisch und löse sie vorsichtig aus dem Album. Das Album nimmt zu viel Platz weg. Du tust sie in die Dose zu denen, die noch nicht sortiert sind. Dann geraten sie doch alle durcheinander. Tu, was ich dir sage, oder das Album bleibt hier. Seid leise, damit Pippa fest einschlafen kann. Dann tragen wir sie mit dem Körbchen rauf. Oder wollen wir Pippa nicht doch mitnehmen? Du musst immer alle Verabredungen umstoßen. Säuglingsgeschrei passt nicht ins Kloster. Du kannst sie dort nicht mal baden, ganz zu schweigen von der Gemeinschaftskost. Du hast ja recht, Lothar. Es fällt mir nur eben nicht leicht, sie zurückzulassen. Mir fällt es doch auch nicht leicht, Julia. Sei mir nicht böse, dass ich so gereizt bin. Es geht vorüber. Es dauert nicht lange. Die Alliierten stehen schon am Volturno. Herrgott, warum landen sie nicht in Ostia? Ach, Julia, du hoffst auf die Amerikaner. Großvater hofft auf den Papst. Und ich... Ich auf gar nichts. Hätten wir doch bloß die Klostertür schon hinter uns. Lothar, du siehst immer alles zu schwarz. Ist das nichts, dass wir nun wenigstens zusammenbleiben? Die Trennung von der Arbeit, von den Büchern ist hart genug. Und dann die vielen Menschen. Du Misanthrop. Noch immer sind die Bücher dir wichtiger als ich. Ach, ich hol. Letzte Abschweifung. Einige Namen von Menschen, die in und mit Sprache lebten und das Hörspiel von 1949 bis 1963 formten. Dazwischen zur Entbauung und Standortbestimmung Hörspiel heute, Originalzitate des Jahres 2023. Aus den Jurybegründungen zur Verleihung des Hörspiels des Monats. Das ist ein Preis, der von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim vergeben wird. Die Jury wurde in diesem Jahr vom Westdeutschen Rundfunk bestimmt. Das liest sich dann so. Der Sound ist sehr gut, sehr sauber. Der Musikeinsatz entwickelt eine ganz eigene Immersivität. Ilse Eichinger, Friedrich Dürrenmatt, Samuel Beckett. Mein Mitbewohner fragt mich zu Beginn, ob dieses Piepen, dieses Pfeifen an einer Stelle auch vom Hörspiel sei. Ich bejahe und erzähle, warum ich den Einsatz bisher ziemlich stark finde und direkt hinterher: Soll ich doch lieber wieder auf Kopfhörer wechseln? Nein, nein, lass weiterlaufen. Ingeborg Bachmann, Harold Pinter, Günter Eich, Arno Schmidt, Karl Zuckmeier. Gegen 12:30 in der Nacht schauen mein Mitbewohner und ich uns an, versehentlich gebingelistend. Das ist mir so auch noch nie passiert. Krass. Ja, krass. Puh. Heinrich Böll, Wolfgang Hildesheimer, Peter Weiß, Wolfgang Borchert. In den letzten Stunden wurde so einige Male laut Luft ausgestoßen, was eben passiert, wenn man unmerklich den Atem anhält. Unsere Atmung brach sich Bahn. Mehrfach musste sie das an jenem Abend. Max Frisch, Alfred Andersch, Peter Leonhard Braun, Dylan Thomas. Ungeniert, direkt und ungefiltert begeistert die Produktion dieses Hörspiels die gesamte Jury. Die penetrante Abwesenheit von Spießigkeit und die doch von Beginn an gefundenen klaren Sprache, die zwei sensible Themen hervorragend vereint, mündet darin, dass es für jeden, der es hört, erhellend sein wird. Besonders zu loben ist die Wahl der Sprecher sowie die musikalische Untermalung, die das Hörerlebnis nahbar und jung gestalten. Krass, ja, krass. Puh. Over and out. Sie hörten Tief im Archiv von und mit Robert Egmont Schön. Mit Ausschnitten folgender Hörspiele aus den Jahren 1949. Johann Wolfgang von Goethe, Egmont. 1950. Karl Zuckmayer, Der Gesang im Feuerofen. 1951. Adolf Frisé, Premiere oder Der junge Dichter und die Theaterkrise. 1952. Wolf Schmidt, Familie Hesselbach. Folge 37. Gleichberechtigung. 1953, Wolfgang Weyrauch, Inventar der großen Stadt. 1954, T.S. Eliot, Der Privatsekretär. 1955, Siegfried Lenz, Die Nacht des Tauchers. 1956, Wolfgang Weyrauch, Indianische Ballade. 1957, Christian Bock, Viele waren dabei. 1958, Dagmar Nick, Die Flucht. 1959, Wolfgang Altendorf, Der Transport. 1960, Jakob Wassermann, Der Fall Mauritius. 1961, Jean-Paul Sartre, Der Ekel. 1962, Günter Eich, Die andere und ich. 1963, Rolf Hochhuth, Der Stellvertreter. Sie hörten Ausschnitte aus Produktionen des Hessischen Rundfunks. Neben dem Autor sprachen die künstlichen Stimmen Nora, Edmund, Kimber, Grimm, Minerva, Oswald, Callum, Ethan, Nicole, Robert, Ryan, Alice, Clyde, Hardika und Keller. Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2023. Redaktion Cordula Huth.